Good morning, AM New York. Good morning, thank you. And like I currently. The Q Train. Q für Queens. Einer der fünf New Yorker Boroughs. Ein weitläufiger, stinklangweiliger Bezirk mit endlosen Geschäftsstraßen. Good morning, New York. Good morning, thank you. I ain't no asshole, bro. Trotzdem, das ethnisch vielfältigste Stadtgebiet der Welt. Weiter oben. 2,2 Millionen Einwohner. Die Hälfte ist im Ausland geboren. Sie gehören über 100 verschiedenen Nationen an und sprechen 138 Sprachen. Balkankriege in Queens. Das unvermeidliche Schicksal der Marshall Bar. Feature von Małgorzata Żerwe und David Zane Meyerowitz. Stand clear of the closing doors, please. Die Hauptdarsteller. Ruždija Džidžović, genannt Gigi. Friseur, Erfinder der Marshall Bar. Dann Miki. Miki Bodlović. Miki Bodlović. Ich komme aus Mostar, ehemalige Jugoslawien, jetzt Bosnien und Herzegowina. Marshall Bar DJ und Sänger. Dušan. Der serbische Koch. My name is Dušan Čelić. Dušan Čelić. I was executive chef in a Marshall for 14 beautiful months. Und ein wichtiger Stammkunde. My name is Kenan Trebinčević. Kenan Trebinčević. In Bosnien geborener Physiotherapeut und angehender Schriftsteller. In seinem ersten Buch The Bosnialist kommt die Marshall Bar vor. I was born in Brčko, Bosnia, and I live in Astoria, Queens, New York. Astoria. Ein Viertel in Queens. Gigi's Spielfeld. I felt this is more my environment, it's multicultural, multi-ethnical, people are more down to earth. It's not than every second person has their own shrink here, like my clients do over there. Gigi ist lieber hier als over there, dort drüben, womit, wie hier jeder weiß, das Ausland gemeint ist. Manhattan, jenseits der Queensboro-Brücke. Astoria ist nüchterner, mehr Multikulti. In Astoria leben die meisten Exil-Bosnier und die Montenegriner, auch ein paar Kroaten. Was die Serben betrifft, naja, die Serben... When I came here, there weren't any Serbs that lived in Astoria. Most of them live in Ridgewood. And that was their way of, or everyone's way of not mixing. Das war jedermanns Art, sich nicht zu vermischen, sagt Kennen. Lass die Serben in Ridgewood und die Bosnier in Astoria. Astoria, der Bezirk, wo Gigi 2008 die Marshall Bar eröffnete. Benannt nach Marshall Tito. Godine su prošle. That was 2008. Ex-Yugoslavian immigration opened some new window. How they supposed to see each other? Gigi wollte ein neues Fenster öffnen, eine Art Versöhnungsort nach den Balkankriegen der 90er Jahre, einen Treffpunkt für die Ex-Jugoslawen von Queens. Bosnian Muslims now refugees since 1992 or 3. Bosnische Muslime. Croatian Dalmatians who came here. 70s, 80s. Kroatische Dalmatier. And Montenegrins. Montenegriner. Und warum Marshall Bar? I need something which is leadership. And somehow that word of Marshall has a lot of power. That was not probably symbolizing communism as much as unity. Nein, nicht Tito-Kommunismus. Einfach ein Symbol für die guten alten Zeiten, als alle noch einträchtig zusammenlebten. Our waitresses were dressed like a pioneers when we were a kids. Die serbischen Kellnerinnen in Tito Pioniertracht. In the age of 7-8 we have to sworn to Tito and his communistic parties. Da je to rezultat nadčovječanskih napora naših naroda, a posebno vas, druže Tito. The boys were having shorts. And blue hat, blaue Hüte, and a red, rote Sterne, and scarf around on my neck. Rote Halstücher. And it was really cool. It was very cool. Reminding us all to the time when we were swearing to the teacher. Gut für Kindheitserinnerungen. We were good kids. We would go to school. We would listen to our parents, and we would. Wie man dem Marshall schwor, fleißig zu lernen, den Eltern zu gehorchen und vor allem Tito und die Partei zu lieben. Želim vama, draga djeco, mnogo uspjeha u budućem radu i predajte moje najtoplije pozdrave. Gigi's Geschichte. That's cool. I grew up in the streets of Sarajevo. Ein Straßenjunge aus Sarajevo. You have to be the best in soccer, the best in basketball, and you know how to fight, be leader. Wo man hart sein musste. You finish the school, you eat, and mommy kicks you out on the street. So on the street you build your personality, you build your leadership. Auf der Straße formst du deine Persönlichkeit. Gigi war jugoslawischer Meister. I was a champion of Yugoslavia for 1991. Was denn? Basketball? Fußball? Boxen? As a stylist, I was competing on the European level. Nein. Competition was in Frisieren. Und er gewann den 8. Platz unter 700 europäischen Friseuren. I took an 8th spot. So, and then the war started. So I was very successfully cutting hair. My son was the most famous one in Sarajevo. All of a sudden, grenades start to fall in. Die Belagerung von Sarajevo 1992 bis 1996. Die Serben beschossen die Stadt. Und der beste Barbier von Sarajevo überlegte nicht lange, was er tun sollte. We never knew who is Muslim, who is Croat, who is Serbian. We didn't care. We never thought we were going to shoot at each other, you know. And I was cutting hair and. My decision was yes to grab the gun and protect these innocent people on the streets of Sarajevo who were dying. Die Schere fallen lassen und ein Gewehr packen. I thought I could do a lot more if I grabbed the gun and I was in an age when I could protect my kids. Vor allem die Kinder beschützen. Are the names of those kids who I am protecting? Nor I did care what serbische, kroatische, color of the skin. Egal. Iz 50 i neke za zakletvu Titu ja spevo sam stih. Die Marshall Bar. I preti nam preti kod uvo. So the crowd was coming all over from Slovenia to Macedonia. Our menu had almost every dish from each republic. Our chef was from Belgrade. Dušan. I cooked what everybody liked. Kocht pan-balkanisch. Like I said, in ex-Yugoslavia everybody liked čevapi, pljeskavice, Karađorđeva šnicla, Bečka šnicla, Begova šnicla. Tito-Nahrung. Demokratisch. Für jeden das Richtige. Aber auf keinen Fall. We didn't serve the pork because we didn't want that Muslim people feel like that's not place for them. Schweinfleisch. So whatever we did, bitte nicht. Über dem Tresen eine beleuchtete Büste von Marshall Tito. Auf einem Regal seine ungelesenen gesammelten Werke. Und ringsum an den Wänden die legendäre Tapete. One wall who was a reminder of the Yugoslavian history period when it was really Yugoslavia and when we was all together. Die als wir alle noch zusammen waren, Tapete. Filmplakate, Kinostars, alte Jugo-Keks-Schachteln. It was Mate Parlo over there. It was Kreši Mirčosić there. It was Dalip Agić. Jugoslawische Basketball-Heroes. Basketball players. Now Mirza Dalibašić. I'm talking about soccer players. Safe Sušić was there. Die Fußballmannschaften. Bučurević was there. Was there Dragan Džajić was there. Und der Renner. We choose every wall to be one city with a nice sentence of a famous writer from that city. Literarische und grafische Würdigungen aller großen Städte Jugoslawiens. Wenn du in Marshall Bar reinkommst, da waren die großen Bilder aus Mostar mit alle Hauptstädten aus ehemaliger jedem seine Lieblingsstadt. Mostar, Sarajevo. Aus Mazedonien, aus Slowenien. Kenans erster Abend im Marshall. My first reaction was looking at the wallpapers and saying, I remember that comic book, I remember that actress, I remember the playing. So I felt as if I was walking on the street in my hometown and hearing music blasting from a cafe. Die Tito-Büste, die jungen Pioniere, bescherten ihm Sehnsucht nach seiner bosnischen Heimatstadt. Mickey would play his acoustic guitar, and around midnight or so, they would clear the dinner tables and it would turn into like a dance floor. Ein Liebeslied von Mickey. Seljančice na koljena me baci, pa sad hodam kome z glave, to su loši znaci. Ja, super. Serbische Kellnerinnen, bosnischer DJ auf der Tanzfläche Montenegriner, Slowenen. Die Tito-Büste über den Rakia-Flaschen, das reinste Wohlwollen ob der versammelten Jugos. Der namenlose Typ da drüben an der Tür, der schwarze Rausschmeißer, gebaut wie ein Footballspieler, hat keine Ahnung von den ethnischen Rivalitäten, die die Tänzer in der Vergangenheit ausgetragen haben. Nichts als weiße Leute, die sich amüsieren, meint er. Mikis Geschichte. Ich hoffe, mein Deutsch ist gut nach 10 Jahren. Miki kam während des Bosnienkriegs nach Deutschland, blieb dort 7 Jahre. He wrote one of the most famous songs in our country for a band called Hari Matahari. Hari Matahari. Da war ich dabei für ein bisschen über 10 Jahren. Lijepo lice, seljančice, na koljena me baci, pa sad hodam ko bez glava. Meine Mutter ist kroatien-katholisch, aus Bosnien-Herzegowina, aus Mostar. Mein Vater ist Serbe aus Kroatien. Mein Vater hat seinen Vater verloren und seinen Bruder verloren von Kroaten. Und meine Mutter hat ihren Vater verloren, war von Serben getötet. Wenn die zwei Menschen nach dem Zweiten Weltkrieg konnten zusammen sein, sich verlieben, wieso sollte ich nicht so wie die sein? Davno sam ti rođen braca, iz ovog grada nisam mako. Vidio sam svijeta puno, došao mi je, ne bi li me tako. Prva noga na me kroči, cijeli grad mi nazdravio. Prva liska s mene skoči, umrije onaj što me... Dieses Lied ist über Alte Brücke in mein Heimstadt Mostar, der in Krieg zerstört war. Und es wird wieder aus dem Wasser rauskommen und wieder da stehen, wo es gestanden hat, 500 Jahre fast. Nie umro, nie pao, samo sam morao skočiti dole. Die Brücke von Mostar. Für Miki das Symbol der Einheit der verschiedenen ethnischen Gruppen. In Bosnien, in Jugoslawien und in der Marshallbahn. Scorpio. Der Endzug von Downtown Manhattan nach Astoria, Queens. Haltestelle 36th Street. Die Ecke könnte man fast Little Yugoslavia nennen. Im Ukus Café essen Kenan und sein Bruder Eldin immer montenegrinisch. If you want to grill? Something from the grill or you want something cooked? Grill dishes. Better. You want a grill? Preskavica. This is good. This is that's Bosnian traditional signature dish. We know what that is. Oh, you know what it is? Trinken lässt es sich besser bei den Kroaten im Time Café am Astoria Broadway. Bei Bier und Popsongs spricht Eldin über das Konzentrationslager Banja Luka in Bosnien, I was there for 2 weeks and then, wo er und sein Vater 2 Wochen mit anderen Muslimen eingesperrt waren. Well, their purpose of war it was ethnically was greater Serbia, so they wanted to get rid of us, either to kick us out or kill us. Ethnische Säuberung für ein Großserbien. They did kill some people in that camp. I was just lucky not to be killed. Ein Wunder, dass die beiden freigelassen wurden. Nur wenige Blocks entfernt zwischen 35th Street und Astoria Broadway, die Marshall Bar. Here? Yeah. Broadway. 35th Street and Broadway. 35th and Broadway. 3503, das Adresse. Broadway. Und ein paar Türen weiter, die Scorpio Bar. We don't go there. Yeah, we just... Mehr oder weniger ausschließlich für Kroaten. Yeah. Das heißt, überwiegend für dalmatinische Kroaten mittleren Alters, die in den frühen 90er Jahren nach Queens gekommen sind. Kenan und Eldin gehen da keinesfalls rein. If you go to Skopje Bar, you're not going to be welcomed as a Serbian to go into the bar. If Montenegrins walked in, I'm not sure, depends on the background, if they're Christian. Also, Serben sind im Skopje nicht willkommen, Montenegriner, christliche Montenegriner, naja, vielleicht. Und Bosnien? In 1993, Croats in the south rebelled against Bosniaks and stabbed us in the back. Laut Kenan Trebinjević sind die Kroaten den Bosniern in den Rücken gefallen, als sie sich 1993 Milosevic angeschlossen und Bosnien gewaltsam in Enklaven aufgeteilt haben. So, Bosniaks and Croats had fistfights in Skopje in 1993. My neighbor friend would say out of frustration because he was, you know, friends and neighbor with. Und so, wie es sich in Südbosnien abspielte, echote es in Queens. He would go there just for spite and get into fights on purpose, just to vent his frustration. Prügeleien im Skopje zwischen den verschiedenen Gruppen. Die Kriege sind vorbei. Aber die Bosnier gehen nach wie vor nicht ins Skopje. We wouldn't feel at home. The Croatians that went to Skopje, they came from the south part of Bosnia that borders Croatia, and they were the hardliners and nationalists. Die Kroaten im Skopje waren die Nationalisten aus dem Grenzgebiet zu Bosnien. Like if somebody's, let's say, from Split, Croatia, I would have no problem feeling comfortable going to the bar. Ja, wenn die Bar von jemandem aus Split in Kroatien geführt würde, könnten Kenan und sein Bruder dort fröhlich trinken gehen. Aber nicht mit den südbosnischen Kroaten. Hängt von der Gegend und der Stadt ab. Und als die Marshall Bar 2008 nur 15 Meter entfernt eröffnet wurde, through a glass window. Schmissen Betrunkene aus dem Scorpio einen Stuhl durch das Marshall Bar Fenster. This guy called out, "You Chetniks." Und beschimpften die Serben, die hier friedlich saßen, als Chetniks, als Paramilitärs. Hatten keinen Bock the whole idea of Tito Brotherhood. Auf die ganze Idee von der Tito-Brüderlichkeit. Und was geschah mit dem einen, der den Stuhl geschmissen hat? They tracked him down, they whatever, beat him up. Verfolgt und zusammengeschlagen. Die Musik. When the mode of the music changes, the walls of the city shake, lautete ein Slogan in den 60ern. Wenn sich die Tonart der Musik ändert, wackeln die Mauern der Stadt. It's a song about love. Noch ein Liebeslied von Miki. It's a love story between Serb, Serb guy and a Muslim girl in pre-First World War in Mostar. That is also kind of unity that existed over there. That's from the Austrian-Ungarn Reich. Sinočka se vraća isto plahama prođo pokraj bašće staroga i mama. Mikis optimistische Nostalgie ist unerschütterlich. Sie speist sich aus der Vergangenheit seines Heimatlandes, die in diesem Lied auf die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg zurückgeht. Ein serbischer Mann verliebt sich in ein Muslimmädchen. Ein Hit bei den Marshall Bar Nostalgikern. Aber heutzutage eine schwarze Wolke schwebt über Bosnien, seit Tito tot ist. Since he went away, now we have 6-7 countries. And no one is doing well. Jugoslawien liegt in Scherben, schlechte Nachrichten überall. Also right now everybody is crying for him over there. Schreit drüben daheim alles nach Tito, behauptet Miki. Jednom se otac moj sa posla kući vratio pre. In den 70er Jahren tolerierte und ermutigte Titos Regime einheimische Rockbands, vorausgesetzt, sie blieben innerhalb sicherer politischer Grenzen. Also schrieben viele Bands Songs zum Lob des Marschalls. Zum Beispiel Tri puta sam video Tita. Ich habe Tito dreimal gesehen. Man nannte das Jugorock. Nešto je važno jer otac me tad prigrli snažno, reče mi sine, gledaj i pamti, i ja sam video Tita maršala, legendu tu. Some famous Serbian singer sing, for example, Ceca or Brenna or whatever. Then, if we have we always have a Muslim guy or I don't know, Croatian guy or whatever, then they say, okay, play this for me now because you play Serbian music. Now you need to play this. And usually that's how incidents start. Zwischenfälle im Marshall ereigneten sich hauptsächlich wegen der Musik. 2010 beginning was winter. We heard different, you know, accents. Verschiedene Dialekte in der Bar. Hilfe, die Aliens sind unter uns. The music changed. There was a lot of turbo folk music and a lot of drums, so we knew this was, you know, music from, you know, Serbia. Musik aus Serbien bringt ein neuer DJ in die Tito-Festung Marshall. Ein Serbe. Miki ist abgemeldet. Kennern und die anderen Bosnier und Montenegriner fühlen sich langsam fremd. And song after song was just a Serbian song. So that's what started the whole uprising, let's say Marshall, and then the bar started to polarize. Die Bar balkanisiert sich. Bosnier, Serben, Kroaten, Montenegriner setzen sich in verschiedene Ecken. When it's late and when they are drunk, they think it's in to be a nationalist, and it's not. Der Koch Dusan beobachtet durch seine Küchenluke, wie sich die Bar polarisiert, wie die verschiedenen Gruppen zu Nationalisten werden, wie Werwölfe, die zu viel getrunken haben. Nationalisten sind einfach blöd. You cannot be a smart guy and be a nationalist. Dusans Geschichte. Yeah, I'm tall Yugoslavian kid. I mean, I'm a ethnic. Als Serbe in Sarajevo geboren, in Belgrad zum Jugoslawen erzogen, nach Amerika geflohen. We all speak same language. That's the thing, because we try to make the difference between us. Hier ist es wie zu Hause, sagt Dusan. Die Ex-Jugoslawen suchen nach Unterschieden, nicht nach Gemeinsamkeiten. Now, if you ask them, they will. Everybody say that they speak different languages. Alle behaupten, ihre eigene Sprache zu sprechen. Croatian Serbs will say they speak Serbian, Bosnian will say they speak, I don't know, Bosnian. That's totally ridiculous. They just make us look stupid in a world. But we try to make it hard. We try not to understand each other. Sie meiden einander, um sich nicht zu verstehen. Schlussfolgerung: We are just the people who need a leader, somebody who will keep Führer, us under control, because if you give kontrolliert. Us a little freedom, we will make a mess. Gib uns ein bisschen Freiheit und wir machen Mist, sagt Dusan. Turbo-Volk. Turbo means fast. Folk is like a folk music. So any folk music is slow. So turbo is just the fact. Turbo means fast. Eine echt balkanische Erfindung mit türkischem Aroma. Turbovolk. Soziologen sprechen von Balkan-Hardcore oder Pornonationalismus. Die bosnischen Brüder Kenan und Eldin Trebinčević packt das Grauen. It's just ugly music. I don't know, it's just ugly. Hässliche Musik, meint Eldin. Musik, die sie mit den Balkankriegen und vor allem mit serbischen Popstars verbinden. Insbesondere Svetlana Ceca Ražnatović. Još uvek živim tu, gde se čini bacio, ko da nije nestalo, kao da. Serbians come to me and ask for Ceca Ražnatović to play at my bar. Die hohe Priesterin des Turbofolk. But I never allowed that. Because Ceca Ražnatović is a wife of Arkan. Verheiratet damals mit Arkan, dem Schlechter des Balkans, serbischer Kriegsverbrecher, Anführer der gefürchteten Arkan-Tiger. Because I don't want to advertise somebody who supports genocide. Die jungen Serben in der Bar interessieren sich nicht für Tito oder Jugoslawien, aber Ceca lieben sie. Das ist zu viel für Kenan. Well, she was Arkan's wife and we only knew who Arkan was. So hearing her voice. Ceca ist so etwas wie Arkans Stimme im Marschall. Viele ihrer scheinbar unschuldigen Liebeslieder sind Hymnen auf Arkan, behauptet Kenan. And just hearing her name remind us of his songs or patriotic Serbian songs that were played during the war in our town that was blasting whether through a radio or car. Her songs are from the time period. Kenan fühlt sich in seine Kindheit im Krieg zurückgeschleudert, in seine von bosnischen Serben besetzte Heimatstadt, wo nationalistische Lieder aus Autoradios dröhnten. Also, Turbofolk, eine konsumistische Form von Serbentum, sagen die Soziologen. Serben. They were trying to gain the position and we were kind of judges of equality. Junge Serben, manche davon Touristen, die meisten nach den Balkankriegen geboren, versuchen im Marschall eine Position zu besetzen, wie Gigi sagt. I'm not gonna allow one Croatian singer to sing a songs where he sings the songs about how to kill the Serbs. Aber es ist sein Job, die berühmte Gleichheit der Tito-Ära aufrechtzuerhalten. We didn't care, we didn't support nobody who was during the war who took a stand of supporting any kind of killing. My intention was not to bring the tension, my intention was to advertise love. Genauso wenig wie er Ceca hören will, angeblich, erlaubte Gigi einem kroatischen Sänger zu singen, wie man Serben tötet. Dok se ga bana, dok bar život jača mi je strana, imam... Gigi will für die Liebe werben. Aber die Fronten der Balkankriege in Astoria sind abgesteckt. Und die stärkste Waffe ist, jedenfalls im Augenblick, die Musik. Für Eldin Trebinčević besteht kein Zweifel, wer die Schuld trägt. Der Kopf der Schlange ist in Belgrad. So they teach their kids education. They teach them ethnic Serbian purity. They above everybody else. They all want the greatest Serbia idea. Serbische Reinheit. Slovenia, Kosovo, Bosnia, Croatia. Groß Serbien. In Astoria, Queens, hallen die alten Parolen noch zwei Jahrzehnte später wieder. The problem is there, so that. And their education, how they teach their kids of history and they lie. Sie lehren ihre Kinder eine Geschichte voller Lügen. They're never gonna have a museum on Srebrenica in Belgrade, like they have a Holocaust one in Berlin. In Belgrad wird es nie ein Srebrenica-Museum geben, wie in Berlin das Holocaust-Museum, sagt Kennan. Kennans Geschichte. I was born the year Tito died. Kennan trägt eine alte vorjugoslawisch-bosnische Flagge als Tattoo auf der Schulter. Okay, when I was 6 years old, Republic Day, Bosnia. Outside of town, I remember it was some kind of military base, and we pledged oath to Tito that we were gonna respect our elders, our family, friends, and fight for the unity that Tito created. Als Sechsjähriger schwor Kennan Tito die Treue. Da war der schon tot. Aber jetzt kritisiert er den Marschall. What the hell was he thinking? Er habe Jugoslawiens Zukunft nicht vorbereitet, das Unvermeidliche nicht vorausgesehen. And as soon as he died, this whole place would have like blown up like a barrel of gunpowder. Und als Jugoslawien in den 90er Jahren wie ein Pulverfass in die Luft ging, what I started to understand and realized that we lived in one fake country. Erkannte Kennan, dass sein Land eine Fälschung war. Well, the war came to our town on May 1st, 1992. Die muslimische Familie Trebinčević, die im Zentrum von Sarajevo wohnte, konnte nicht entkommen, als 1992 der Krieg ausbrach. Sie saß 10 Monate lang in der Falle. In those 10 months, my brother and dad were thrown into a concentration camp. Luckily, they were only there for 2 weeks. Der Vater und Kennans älterer Bruder Eldin wurden von den Serben in ein Konzentrationslager gebracht, bis das Rote Kreuz sie nach 2 Wochen befreite. Die Besetzer beschlagnahmten ihre Wohnung. 6-mal in 10 Monaten versuchte die Familie Bosnien zu verlassen. What happens if they take them? I'm gonna probably just swim across to Croatia. I was only 12 at the time. Der 12-jährige Kennan war wild entschlossen, nach Kroatien zu schwimmen. So in the way, when I walk into the place, in my head, I mean, I could go back for 20 years, but in my mind, it's I'm still 12. Schließlich gelang es den Trebinčević zu fliehen und nach Amerika zu entkommen. Aber in seinen Albträumen sieht Kennan sich als 12-Jährigen, hört er noch immer den Turbo-Folk, der in seiner Heimatstadt aus dem Radio dröhnte. So eroberten die Besatzer auch akustisch die Stadt. 20 Jahre später begegnet ihm diese Musik in der Marshall Bar. Ausgerechnet dort. Dabei wollte er im Marshall seine verlorene bosnische Jugend zurückgewinnen. Endlich in einer bosnischen Bar rumhängen. Kiss a Bosnian girl. Ein bosnisches Mädchen küssen. Rakia in the bar. Rakia trinken. Und wurde dann doch provoziert. 3 Finger. It was peaceful at first. We took shots, we drank under the statue of Tito. Of course, he's on the shelf with lights on his face. Sie trinken mal wieder unter der neonbeleuchteten Marshall-Büste. And at one point, what threw everything through the roof was one of the young men threw a 3-finger salute into the air. Und plötzlich macht ein junger Serbe den 3-Finger-Gruß. And they start chanting like Serbia. And I felt at that point that I was losing my home for the second time. Kennan hat das Gefühl, seine Heimat zum 2. Mal zu verlieren. Raising 3 fingers bring a lot of tension there because der serbische 3-Finger-Gruß, Daumen, Zeige und Mittelfinger, symbolisierte ursprünglich die heilige Dreifaltigkeit. But it was that used during the time when they were killing people. and taking of photos and videos by raising three hands and shooting innocent people. As a symbol of occupation of Vukovar, or occupation of Srebrenica. In Vukovar und Srebrenica hackte man den Muslimen zwei Finger ab und zwang sie, die letzten drei hochzuhalten, um sie dann zu fotografieren und hinzurichten. Like for a swastika for a Jewish. Der serbische Gruß wirkt auf Muslime wie das Hakenkreuz auf Juden. And I see today Novak Djokovic raised his three fingers when he wins. Der serbische Tennis-Champion Novak Djokovic zeigt heute noch drei Finger, wenn er ein Match gewinnt. Kennen überfällt die Erinnerung. You know, that's the same sign that was thrown out into the air when, you know, my own teacher held a gun to my head in 1992. Derselbe bosnisch-serbische Lehrer, der ihm als Sechsjährigen beigebracht hat, Tito den Eid zu leisten, hielt ihm als Zwölfjährigen 1992 ein Gewehr an die Schläfe. Und als das Gewehr blockierte und der Junge entkommen kann, and when I ran away, he, you know, he held it up to show to me. Zeigt ihm der Lehrer drei Finger. Was Kenan auf Lebenszeit traumatisiert hat. To us, it is like Hi Hitler. Ein serbischer Hitlergruß. Und da sind sie plötzlich wieder. Ausgerechnet in der Marshall Bar mit Cäzars Gesang im Hintergrund. Kenan ist nicht willens zu dulden, dass junge, dumme Turbo-Serben in seinem Viertel Serbien auferstehen lassen. Er schmeißt eine Serviette nach den Provokateuren und verwarnt sie. Sie sind vier oder fünf, in der Überzahl, aber nichts passiert. Vorläufig. Tito-Dämmerung. So it was pretty busy and people were coming there to eat and families were coming to eat and was doing pretty well until one night when we had some fight. Halt. Gigis selektive Nostalgie. Tito-Nostalgie. Vor Titos Tod war in Jugoslawien alles Party, bis alles schief ging. Wie in Astoria. Wie in der Marshallbar vor der Prügelei. Hier nochmal der tödliche Cocktail. Osim što spavaš sa njom, sve je super i što me treći dan već nisi zvao i što bi drugima ti mene dao. Ti inače si fair i sve je super. Erstens die Musik. Is you know, the carbon print of their culture in any way. So that changes everything. The body language. Cäzar ist der Abklatsch ihrer Kultur. Die jungen Serben fühlen sich wie zu Hause und schauen finster auf die bosnischen Muslime, die mit den seidenhaarigen serbischen Kellnerinnen flirten. If you're Serbian and you talk to their waitresses, you know, they do feel like threatened. Oh, you know, these Bosnian Muslims are talking, you know, to my waitress. Und after midnight, when people get enough dose of alcohol, nationalism was just killing everything about that place. Alkohol und Nationalismus. Eine explosive Mischung. Insbesondere when alcohol hit the brain, that's bad fusion for the people from our country. Unter Jugoslawen. Zu allem Überfluss findet der Muslim Kenan eines Abends in seiner Sarma, seinem gefüllten Kohl, Speckstreifen. Zufall? Provokation? Und dann kommen die drei Finger. Wieder und wieder. Kenan hat die Nase voll. Er schnappt sich Gigis Partner, beschuldigt ihn, den Serben um den Bar zu gehen, nur um mehr Kundschaft zu kriegen. Greift zu einer ultra-balkanischen Beleidigung. You'll sell your mother for dinar. Du verkaufst deine Mutter für einen Dinar. Also, Cäzar, Speck, drei Finger, Schnaps, Nationalismus. Und nicht zuletzt die Montenegriner. Sie sind der Joker in dem Jugo-Kartenspiel. Stolz, unberechenbar, riesig. And the whole culture tends to be tall. Everyone's around 6 feet or taller. Laut Kenan alle über 2 Meter groß. Mindestens. Someone threatened Gigi that if he doesn't change his ways in the bar, they're gonna trash his bar. Montenegrins. Die Montenegriner drohen, die Marshallbar zu zertrümmern, wenn Gigi die serbischen Provokationen nicht unterbindet. But I think at that point Montenegrins were coming just waiting for something to happen to give him an excuse. Die Montenegriner warten nur auf eine Gelegenheit. Und der schwarze Rausschmeißer? Er süffelt cool seinen Zitronensaft. Alle scheinen sich zu amüsieren. So groß wie er ist, entgeht ihm, was er nicht weiß. Balkanites are the craziest, you know, people in the world. Die Balkanvölker sind die verrücktesten der Welt. Nostalgie ist retroaktive Utopie. Eine Ablenkung. I'm Alexander Hemo. I was born and raised in Sarajevo and came to the United States to Chicago in 92. Der in den USA bekannte bosnisch-amerikanische Autor Alexander Hemon, der auch als Kind Tito den Eid geschworen, aber nie einen Fuß in die Marshallbar gesetzt hat. Für ihn ist dieses Jugoslawien Yugoslavia, it's an imaginary space. Eine Einbildung. But it requires the willingness of all the citizens to simultaneously be imagining this. Aber es braucht eine ganze Bevölkerung, die sich das simultan einbildet. To a large extent it was fantasy, and then it fell apart. In den 90er Jahren zerfiel die Tito-Fantasie. Wurde sie nicht in der Marshallbar wieder zum Leben erweckt? So to recreate that fantasy in Queens and then try to maintain it, you know, that's impossible. Unmöglich, diese Fantasie in Queens zu kreieren. Because then you would have to vet everyone who comes in and says, do you really believe in this fantasy still? Statt an der Tür die Ausweispapiere zu kontrollieren, müsste man fragen, glaubst du noch immer an die Tito-Fantasie? And there's this common nostalgia. Es war doch so schön. Everyone went to the seaside in the 70s. Alle sitzen einträchtig an der Adria. Silly socialist rituals. Lächerliche sozialistische Rituale. Pretty older girls who have worn, you know, white stockings. Die Mädchen in weißen Strumpfhosen. And every nationalist movement has this, you know, official nostalgia. How it was before our enemies took over. Die gute alte Zeit, bevor unsere Feinde die Macht ergriffen. There was a time when the purity of that nation was spoiled by the presence of others. Wie war das nochmal? There was a time when the purity of that nation was spoiled by the presence of others. Dann kam eine Zeit, wo die Reinheit des Tito-Traums durch die Anwesenheit von anderen verschandelt wurde. Nostalgie ist Nostalgia is a retroactive utopia. Eine retroaktive Utopie. This nostalgia, which is a drunkenness of its own. Nostalgie ist eine spezielle Art von Trunkenheit. It creates exhilaration, then it's easy to berauschend und leicht auszudrücken. Well, express with fists. So. Mit Fäusten. Die entscheidende Nacht. One day on April 5th, 2011 is when Three Fingers went up and that was it. Hope you fucking die, pray for abortion, enter the house of pain and misfortune. Am 5. April 2011 sind die drei Finger der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Somebody told us, stay away from the place, Montenegrins are gonna, Sanjaklije, they're gonna come and tear the place apart. Die Montenegriner rücken an. Dušan beobachtet alles durch sein Guckloch zwischen Küche und Speisesaal. But that night was particularly nice and awesome because it was a lot of people inside, it was great music, great atmosphere. And ein wunderschöner Abend in der Marshallbar. Und dann it was just explode in a second. Literally in a split second, like explodiert alles im Bruchteil einer Sekunde. They were there at the time, like five Montenegrins. One of them was actually an undercover police officer. Fünf Montenegriner. Einer von ihnen ein Geheimpolizist, zufällig, sagt Kenan. Serb was walking with a girl and a Montenegrin jabbed him the elbow. Serbian went to throw a bottle. And ein Montenegriner schubst einen Serben mit dem Ellenbogen. Der Serbe packt eine Flasche. Waterfall players and they just stabbed him, they dragged him outside. Der Serbe wird niedergestochen. Bouncer couldn't do anything. So und der schwarze Rausschmeißer ist gegenüber balkanischer Realität hilflos. He was just lost. You know, he couldn't control the situation. When he managed to take one outside, that's where, you know, the stabbings also happen. Er schafft einen nach draußen. Inzwischen wird drinnen ein anderer niedergestochen. Die Montenegriner sind einfach zu stark für ihn. Und dann somebody went downstairs at the time and broke off the sink in the toilet. Geht jemand nach unten und bricht das Waschbecken in der Toilette ab. So the plumbing was like destroyed and the whole place was just in pieces. Die Rohre sind kaputt. Der ganze Laden ist Kriegsgebiet. You just hear the screaming, the blood, people running around, and place was empty in more than a minute. Messerstecherei, gebrochene Nasen, 4 Mann im Krankenhaus. Like I said, a couple people get stabbed. It was a lot of blood, broken noses, heads and stuff like that. So, I mean, one sad story. Das ist das Ende von Gigi's Tito-Abenteuer. Nationalism. Nationalismus. That's the trigger. Where you look at me or where, I mean, somebody pushed somebody, but behind that is the nationalism. Balkankrieg. One more Yugoslavian failure. Für Dusan ein weiteres jugoslawisches Scheitern. Nicht bosnisch, nicht serbisch. Jugoslawisch. Nettes Nachwort. Miki hat noch einen letzten Song für uns. Ein Lied aus Belgrad aus der Zeit vor den Balkankriegen. Par godina za nas von EKW. Ein paar Jahre für uns. Two friends are sitting on the bench, they look in the stars and we're listening to the news. Zwei Verliebte auf einer Bank schauen in die Sterne, lauschen geheimnisvollen Nachrichten. We have only few years left for us. Uns bleiben nur noch ein paar Jahre. We grew up with these and these stories. Das ist unsere Geschichte. They taught us in school this and that. Das ist, was man uns gelehrt hat. Und jetzt? Something's gonna happen. Wird uns Schreckliches widerfahren. Moj prijatelj i ja sedimo na klupi, gledamo zvezde, slušamo vesti, što su upravo stigle, kažu da imamo samo par godina za nas. Imali smo igračke, živeli smo sve, zvone bezvezne stvari, neke bezvezne priče, što je smislio neko u samo par godina za nas. Da li znaš kako želim da te nađem? Da li znam šta treba da znam? Voli me što nikad nisi volela. Stand clear of the closing doors, please. He goes to the girl and says, you know what, whatever happens in the future, which doesn't look good. Die Zukunft sieht trostlos aus. Love me like you never did before, because you never know. Liebe mich wie nie zuvor, denn man weiß nie. Balkankriege in Queens, das unvermeidliche Schicksal der Marshall Bar. Sie hörten ein Feature von Malgorzata Jerve und David Zane Meirovitz. Mit Ruge Djedjević, Miki Bodlović, Dušan Šelić, Eldin und Kenan Trebinčević und Aleksandar Hemel. Es sprach Kruna Savić. Ton Bernd Friebel. Regie die Autoren. Redaktion Ulrike Bajor. Eine Produktion des Deutschlandfunks mit dem Südwestrundfunk 2013.